Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Es fühlt sich an, als hätte das letzte Mal im Traum stattgefunden, lieber Steffen. Herzlich willkommen bei der Etage 13 und an meiner Seite natürlich der liebreizende Steffen. Ja, hallo zusammen und ich gebe mal freundliche Grüße nach Köln, nee, zwischen Bonn und Köln. Hat sich die Stadt noch nicht mal gemerkt, schrecklich. Treusdorf. Ja, und ich gebe mal an den schönsten Teil der Republik meine Grüße zurück nach Offenbach. Ein vielberappedes, schönes Städtchen. Ist, glaube ich, in der Nähe von Frankfurt. Auf jeden Fall schön, dass wir uns mal wieder in guter Qualität sehen. Das letzte Mal habe ich ganz dunkle Erinnerungen, als hättest du mich irgendwie im Schlaf angerufen und dann von mir verlangt, dass wir eine Podcast-Folge am Telefon machen. Ja. War das so? Ja, so in etwa war das. Mach das nie wieder. Aber gut, wir wollen natürlich die Leute nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich fand das gut. Ich hab dir schon mal direkt mein Ziel für den heutigen Podcast mitgegeben. Ich möchte das allererste Mal im Leben nicht klingen wie Hitler, weil ich übersteuere. Deswegen bin ich jetzt gerade auch noch ein bisschen am Justieren. Aber es ist natürlich viel passiert. Es gibt ein paar Sachen, die sind aufzuarbeiten. Da wären wir auch direkt schon jetzt hier sozusagen im Feedback-Bereich. Mein persönliches Feedback an uns. Jetzt müssen wir langsam auch wieder zu Potte kommen. Also das gilt auch an mich. Wir haben immer noch offen. Und das tut mir sehr leid. Wir haben immer noch einen Termin offen. Ich habe sogar bei Twitter schon mal nachgefragt, ob das noch steht. Und dann hätte ich mit einem Terminvorschlag kommen müssen, mit den Wochennotizen sich zusammenzusetzen. Ja. Und ja, mea culpa, es ist so weit gegangen, dieser Beef-Tweet, dass wir noch nicht mal auf deren Hall of Fame-Podcaster erwähnt worden sind. Soweit sind wir schon gesunken, weil ich, Steffen, es tut mir sehr leid, ich es einfach nicht hingekriegt habe und mea culpa. Aber es gibt ja auch andere Podcaster. Und da möchte ich an dich überleiten. Du hast da so ein kleines Event vor, ne? Ja, was heißt, ich habe das vor. Ich habe das gar nicht so zwingend ins Leben gerufen. Ich war halt jetzt nur mit dabei, als es dann handfest wurde. Und zwar ist es ein Podcast-Workshop. Der findet in Darmstadt statt. Darmstadt, verstehen Sie? Ja, und zwar am Samstag, den 28.11. Ja. Also so ziemlich genau in einem Monat. Und ja. Was ist der Inhalt davon? Was passiert da? Ja, wir haben uns gedacht, also wir haben uns jetzt vor kurzem noch mal kurz zusammengesetzt und haben uns so ein leichtes Programm überlegt. Also es wird so 10 Uhr losgehen mit einem gemeinsamen Frühstück oder bis 10 Uhr so in etwa. Genau, ab 9 Uhr kann jeder kommen. Also man muss schon um 9 Uhr kommen? Das wird immer früher hier öfter richtig fragen. Ja, ja. Du musst nicht, aber du kannst. Aber da bis 10 Uhr ist halt so ein gemeinsames Frühstück. Ich esse so ein Gummibärchen-Tütchen, wenn die Bahn geplant wieder zu spät kommt im ICE. Genau. Und dann gibt es so eine kleine Vorstellungsrunde und dann haben wir gemeinsam so ein paar Themenschwerpunkte zusammengestellt, die wir dann auch gemeinsam da besprechen wollen, inwiefern wir die dann da durcharbeiten wollen. Ja, und das Ganze soll so in verschiedenen Workshops bis gegen 19 Uhr gehen und da gibt's dann noch Abendessen und danach dann gemütlicher Tagesausklang. Okay, und das Ganze findet ihr übrigens, also ich bin auch dabei, ich habe mich jetzt auch dazu bereit erklärt. Ich weiß, liebe Fans, wenn ihr Autogramme haben wollt, das ist nicht der richtige Ort. Wir möchten uns da professionell unter Podcast unterhalten. Deswegen weiß ich nicht, warum ich mich dazu angemeldet habe. Aber vielleicht lehrt mich der Steffen ja auch noch ein paar wichtige Dinge oder vielleicht Leute, die Ahnung haben. Genau. Ich will ja da selber ein bisschen was lernen. Okay. Also von daher, ich denke mal, das ist für uns beide nicht grundverkehrt ist, dass wir da mal teilen. Ich will eigentlich keine Schleichwerbung machen für unsere eigenen Sachen, aber ich meine, ich habe es ja schon mal ein bisschen versucht und da kann ich mir jetzt auch endlich mal Feedback von dir persönlich hier im Podcast holen. Ich habe ja eine Folge bei deinem Comic-Podcast, die Comic-Cookies gemacht, die sogenannten Comic-Schnuckies. Du hast mir ja nur kurz geschrieben, wie du es fandest, aber so in kurzen Sätzen zusammengefasst, habe ich das gut gemacht. Also ich habe zusammen mit einem Comic-Cookies, der Feli, das gemacht. Ich kann nur einen Satz dazu sagen, die Comic-Schnuckis müssen die Comic-Cookies ablösen. Cool, so weit ist schon kommen. Ich merke schon, da kommt viel mehr Arbeit auf mich zu. Scheiße. Nein, also ich war sehr überrascht, dass es tatsächlich stattgefunden hat, weil wir haben ja, es war ja eher, sagen wir mal ganz ehrlich, ein Flachs vorher im Vorfeld, der da stattgefunden hat über Twitter. Und umso mehr war ich überrascht, dass du mir dann tatsächlich eine Sounddatei geschickt hast, wo dann praktisch irgendwas mit Comic-Schnuckis stand und ich dachte so, okay, jetzt labert der Basti halt die ganze Zeit und macht die Feli. Das wäre schrecklich. Und tatsächlich war dann aber die Feli zu hören und das hat mich dann sehr überrascht und hat mir sehr gut gefallen und ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe es auch, glaube ich, in der aktuellen Comic-Cookies-Episode schon mal gesagt, die dann demnächst auch erscheint oder beziehungsweise bald erhältlich. Vielleicht sogar hier davor schon, genau. Ich wünsche mir sowas eigentlich häufiger, also so als Spezialsegment würde ich das schon, oder vielleicht sogar als eigener Spin-off, dass man da nochmal eine dritte Schiene quasi aufmacht, neben den Specials, den eigentlichen, könnte ich mir vorstellen, dass das so in loser Form sehr gerne öfters stattfindet. Ja, Bundespräsident Liebschner hat gesprochen und ich habe auch nur von anderen Podcaster, in dem Fall hier von Nerd Nerd, gehört, dass dem es auch gefallen hat als Feedback. Und hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube, mir wurde gesagt, dass vielleicht zu viele Rubriken da sind, aber ich bin halt so der Rubrikenfuzzi. Du bist so ein Rubrikentyp, ja. Ja, also ich glaube, damit würde ich wahrscheinlich auf Kriegsfuß mit dem lieben Breedstorm stehen, aber wer steht nicht mit Kriegsfuß auf Breedstorm? Aber lass uns aufhören, hier in Interna abzuhören. Ich wollte nur mal kurz hören. Ich fühle mich jetzt schon gebauchpinselt und ich möchte den Podcast beginnen und jetzt schon die Leute abschrecken. Jetzt kommt unser üblicher Etage 13 Teil, in dem ich das schrecklichste Geräusch dieser Folge euch präsentiere. Ja, das ist schon wieder eine neue Rubrik, keine Sorge, es kommt kein Einspieler. Aber ich habe mir in Holland, dazu komme ich später gleich nochmal, ich zeige sie mal eben kurz, eine sogenannte Mandel umzuckert gekauft. Das ist eine richtig harte Zuckerschicht und ich habe gedacht, das wäre sowas Weiches zum Lutschen. So die Süßigkeiten von heute sind ja alle sehr weich und dann habe ich da versucht drauf zu beißen. Ich glaube, mir hat so ein bisschen was von der Füllung rausgekriegt und ich möchte jetzt einfach versuchen, dieses ekelhafte, widerliche Geräusch einfach nur mal, damit ihr es so spüren könnt, euch durchzugeben. Das wird einen ganz kleinen Moment dauern. Moment, aber ich versuch's. Jetzt hört ihr schon meinen Zen. Das ist so ungefähr das Geräusch. Ich kann das hier mal kommentieren. Der Basti beißt. Ekelhaft. Ist das hart. Jedes Mal, es tut sau weh. Okay. Ja. Steffen. Apropos ekelhaft, ich hatte in der Zwischenzeit mal wieder verdorbenes Ei. Toll. Ich habe mir nämlich so eine Packung Bienenbusel-Challenge gemacht. Oh nein. Sind wir schon so weit. Siehst du, und die muss ich immer noch mit ins Büro nehmen. Ich habe gesagt, die nehme ich mal mit ins Büro. Jeder, der mit einem neuen Auftrag kommt, muss erstmal am Glücksrad drehen. Fand ich so in der Halloween-Woche halt vielleicht eine gute Idee. Heute ist heute schon Mittwoch. Apropos Halloween. Das bringt mich auf Monster und das bringt mich wiederum auf Fledermäuse, weil die auch Kreaturen der Nacht sind und das bringt mich natürlich auf Batman. Schlappe Überleitung jetzt. Ich bin gerade noch am Beißen, tut mir leid. Nein. Dafür, dass es in diesem Podcast nicht um Comics geht, geht's mal wieder um Batman. Ja, ich bin gespannt. Aber nicht um Steffen. Die Comics, ja. Sondern diesmal um die Arkham-Spielereihe. Okay. Wer kennt sie nicht? du kennst sie, oder? Natürlich, ich hab Arkham City gespielt und den Teil davor immer angespielt. Erzähl ich mal gleich sowas. Also erzähl du mal. Das erste Teil war halt Arkham Asylum. Da geht es praktisch darum, dass es das ganze Arkham Asylum noch auf einer, ja, ich sag mal, einer Insel sich befindet und so ziemlich ist der ganze Bereich daraufhin. Oh Gott, was stirbt gerade an. Ja, ich muss das noch fertig essen. Ich will das nicht vom Mikro machen. Ja, du sollst nicht essen während des Podcasts. Ich höre gleich auf. Und da ist es so, dieser Bereich halt ziemlich abgesteckt, ziemlich genau, wie gesagt, über diese Insel, wo halt das Arkham Asylum sich befindet. Dort findet halt der erste große Teil statt und Das Arkham Asylum wird praktisch unter die Fittiche der Schurken genommen und Batman hat so allerhand zu tun, das wieder einzudämmen. Dieses Spiel erschien für die sämtliche Plattformer damals, ne? Ich glaube für Xbox, damals. PlayStation und PC, ja. War so ein Erfolg, dass das, dass es undiskutabel war, dass es da eine Fortsetzung geben sollte. Und die wie ein guter Michael Bay-Film. Zwinky! Die nannte sich dann Arkham City. Ja. Arkham City war dann im Grunde das vergrößerte Arkham, wie der Name schon sagt. Und hat sich im Grunde auf einen Bereich von Gotham ausgedehnt, der extra dafür abgeschottet wurde, quasi. Also alle Verbrecher Gothams wurden praktisch in diesen Stadtteil verfrachtet. Ja, Steffen versucht verzweifelt die ganze Zeit zu trinken, das sehe ich am Skype-Bild, deswegen lasse ich die jetzt rede ich mal gerade ganz kurz. Zu Arkham Asylum kann ich auch direkt dazu sagen, da habe ich eine schöne Geschichte. Ja. Ich habe damals eine Version gehabt, man musste nämlich am Computer immer mit Microsoft Services irgendwie speichern. Aha. Ich hatte halt eine etwas explizite, schöne Version und die habe ich dann versucht zu spielen. Das Schlimme war, man konnte bei dieser Version nicht speichern. Okay. Und das Problem war, irgendwie habe ich es immer hinbekommen. Das Spiel ist auch dauernd zusammengefahren von der Grafik her. Ich hatte halt keinen guten Laptop, dass ich diese Anfangssequenz, in der Batman in Arkham Asylum reingebracht wird in Arkham Asylum einfach, ungefähr 10-mal gesehen habe. Seitdem kann ich dieses Spiel nie wieder anfangen, weil es mich ankotzt, wie dieser Anfang ist. Und ich raste jedes Mal aus, wenn ich das nur noch wieder sehe. Was mir für das Spiel leid tut, weil es soll super, super, super, super, super sein. Weil ich bin ja auch Fan davon, wenn es so in so eher in so beengten Räumen spielt, als wenn es, bis auf jetzt mal so Ausnahmen sind, GTA, Red Dead Redemption, wenn es dann so groß wird, dann ist manchmal so, dass die Story so ein bisschen verwässert. Aber da kommst du jetzt mit Arkham City natürlich ganz richtig. Das war jetzt die Open-World-Variante, ne? Ja, es war schon mehr in Richtung Open-World zumindest, obwohl es immer noch so ein abgeschotteter Bereich der Stadt war. Genau. Aber storymäßig ganz, ganz weit oben, es passieren Sachen, na gut, das ist jetzt schon eigentlich her, also man, da wird jetzt nichts Großes spoilern, also die es spielen wollten, haben Bruce Wayne ist gespielt. Batman. Bitte? Bruce Wayne ist Batman. Ja. Jetzt trinkt er schon wieder, der Junge. Jedes Sprechpause, jedes Mal, wenn ich rede, trinkt er. Ja, ich glaube, du willst benutzen. Und dann auch immer noch Wodka. Ich finde das ein bisschen anstrengend. Der große Wir besaufen uns Podcast. Der kommt noch. Wo war ich jetzt? Also es passiert dann tatsächlich was. Und das war ein richtiger Hammer. Also die Story in dem Spiel hört mit einem richtigen Hammer auf. Das kann man nicht anders sagen. Eigentlich müsste ich jetzt spoilern, um ein bisschen was zu erklären, warum dann der nächste Teil ein bisschen anders war. Also wir geben hier einen kleinen Spoiler-Alarm raus, denn Steffen Liebschner möchte jetzt euch allen Leuten das tolle Ende verraten, und zwar jetzt. Also mal kurz 10 Sekunden vorspringen oder so. Du brauchst nur 10 Sekunden, um ein cooles Ende zu erzählen. Das mache ich jetzt mit. Wo ist mein Handy? Ich gehe zählen im Kopf. Los. Der Joker stirbt. So. Das ist super. Das ist ja toll, wie gut du das erklärt kannst und so ausführlich. Mein Gott, ja. Die ganze Dramatik und wie du das aufgebaut hast. Ich bin ein bisschen am Bein, Steffen. Was hast du von mir gelernt, oder? Ich werde keine Spoiler mit Dramatik aufbauen. Wer das erleben möchte, der soll das Spiel spielen. So, ganz einfach. Ja. Und bei Sixth Sense ist der Typ vorher tot. Fies. Eben weil das passiert, was da passiert ist, musste man dessen Auftauchen im nächsten Teil irgendwie rechtfertigen. Deswegen ist der nächste Teil ein Prequel gewesen. Bei Sixth Sense? Arkham Origins. Ja, habe ich gar nicht gespielt. Was hast du denn auch gespielt? Ja, den habe ich mir natürlich auch geholt, weil ich Fan der Serie bin. Allerdings muss man hier dazu sagen, erstens ist das, wie gesagt, ein Prequel. Man merkt irgendwie, der musste sein von seitens Warner Brothers aus. Ja. Und deswegen, weil aber Rocksteady, die große Spielefirma eigentlich hinter den Spielen. Rocksteady? Rocksteady. Achso, das war in dem Fall jetzt mal eine andere. Also nee, die haben das schon im Auftrag von Warner Brothers Interactive gemacht. Ah, okay. Die große Firma dahinter war eigentlich Rocksteady. Und die hatten da aber gerade ein anderes Projekt laufen. Und ja, Warner Bros. Wollte so schnell wie möglich den nächsten Teil rausbringen, also haben sie einen Prequel rausgebracht. Und naja, der fiel den Erwartungen zurück. Ja, also der war warum? Einfach. Ja, weil er halt in vielerlei Hinsicht gewollt war, nicht gekonnt. Also der hatte dann plötzlich schon. War der Scheiße. Der hatte dann plötzlich schon Waffen an sich, die er eigentlich erst im ersten und zweiten Teil entdeckt. Zum Beispiel, ja, also was heißt Waffen? Also diese Gadgets und so weiter. Ist das schlimm für die Story, dass er die Gadgets schon vorher hat, oder? Ja, es ist halt unlogisch, weil es zeigt einen jüngeren Batman und der unerfahrener ist und so ja. weiter und so fort. Und dann hat er trotzdem schon die Gadgets, die er später entdeckt. Das kann ich ist halt ein bisschen komisch, ja. Aber das, habe ich auch nicht komplett durchgespielt, den Teil. Also tatsächlich, das war, hat mich nicht so geflasht wie die beiden davor. Ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das wäre auch ein interessantes Spielerlebnis für mich gewesen, zu sagen, wenn man in ein Prequel reingeht, dass man dann versuchen muss, darzustellen, wie es ist auf weniger Gadgets und vielleicht am Kampfsystem, vielleicht auch wenn das Kampfsystem, das ist ja etwas, was bei Batman immer gesagt wird, das Kampfsystem von der Batman-Reihe ist einzigartig, es ist super und wird jetzt auch gerne mal kopiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Uncharted vorher sowas in die Richtung auch hatte, aber das Kampfsystem von Batman ist schon relativ cool, vor allem, weil es ohne Waffen rauskommt. Das hat viel mit Kloppereien zu tun, aber Kloppereien mit schon ein bisschen Gehirnschmalz. Du musst überlegen, welche Konter musst du einsetzen. Mhm, und das hätte ich gedacht, hätten sie jetzt bei diesem Origins vielleicht so ein bisschen auf die Grundsubstanz reduziert. Aber wenn ich dann höre, es sind dann wieder Gadgets und junger Batman ist komisch. Da hast du recht, da gebe ich dir recht. Ja, die Blocksysteme und die Kampftechnik waren im Grunde ähnlich. Ja, also, ja. Okay. Und jetzt der neueste Teil, der ist ja, knüpft er jetzt nach den Sachen von Arkham City an, richtig? Ganz genau. Wer ist der? Das ist jetzt also wieder ein offizieller Teil der Trilogie. So wird es auch verkauft und der ist schon wieder ganz anders. Also der macht halt viel richtig, was der vorhergehende Teil falsch gemacht hat. Also wir sehen Batman halt, der sich weiterentwickelt hat, hat jetzt mittlerweile auch, zumindest wird es immer mehr angedeutet, so ein Team um sich. Und Robin, ist, Batgirl oder was oder so? Ja, Robin, Azrael. Batgirl, es ist, gibt eigene Missionen, die man sich dann später als Download konnte. Das war schon bei City so mit Catwoman zum Beispiel, ne? Ja. Genau. Gibt es dann verschiedene Missionen und so weiter und so fort. Also für Robin, für Batgirl, für Nightwing und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ein großer neuer Gegenspieler daher, der sich der Arkham Knight nennt. Und der im Grunde eine Batman-ähnliche Rüstung trägt. Okay. Und ja, so ein bisschen auf Jagd nach Batman geht. Ja. Ihm das Leben zur Hölle macht. Ich bin jetzt noch nicht so weit vorgedrungen in dem Spiel, aber es macht Spaß. Und das Schöne ist, das Batmobil kommt hinzu. Ist für dich gut oder schlecht? Ich habe so viel Schlechtes darüber gehört. Über das Batmobil? Ja. Gut, also so der erste Eindruck, den ich jetzt bisher hatte, ist eigentlich ganz gut. Also man lässt sich halt auf Geschwindigkeit steuern einmal und dann im Kampfmodus. Da ist Batman an der Tür. Telefon. Ach. Ich hoffe, mein live hier in der Etage 13, ein Anruf vom Manager von der Etage 13. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Nee, dann lass es einfach durchgehen und wir nutzen es als Tanzpause. Okay, ist schon vorbei. Zeit für dich, nee, Club Mate zu trinken. Es klingelt noch. Oh, okay, dann tanze ich weiter. Jetzt aber. Das Problem ist, wir haben eigentlich drei Telefone. So. Drei? Luxusmann. Ja, also drei Schnurlose. Eins haben wir hier im Schlafzimmer stehen. Das war das, was du jetzt gerade gehört hast. Das andere, du bist im Schlafzimmer? Im Flur stehen. Ja. Das andere haben wir im Flur stehen. Und das dritte eigentlich im Wohnzimmer. Das im Wohnzimmer ist aber irgendwie gerade weg. Keine Ahnung, wo das wieder gelandet ist. Das ist der Fluch an schnurlosen Telefon. Meine Damen und Herren, ich sehe einen vollkommen verwirrten Steffen Liebschner. Ja. So verwirrt habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, es liegt an dem zahlreichen Wodka, die in den Sprechpausen immer trinken durfte, während ich gesprochen habe. Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Was kannst du über die Arkham-Reihe abschließend sagen? Macht Spaß. Macht einfach Spaß, einfach... Ja, was du mit deinen investigativen Fragen immer. Das ist überhaupt gar nicht investigativ. Das ist einfach eine Frage. Doch, nein. Es ist doch, ein nein. Batman, es ist einfach ein Batman, der wieder mal ähnlich wie bei der Nolan-Trilogie der Filmtrilogie in einem eigenständigen Kosmos existiert. Kosmos. Der sich vielen Teilen aus dem bekannten Batman-Universum bedient. Zum aber Beispiel? Die in eine, nee, das führt zu weit. Lass es, ich habe die Frage aber nicht gestellt. Die in eine neue, modernere Richtung bringt. Ja. Okay. Ich kann zu, da meine größte Teils Erfahrung aus Arkham City besteht, kann ich sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ein Story-Spieler. Die Story hat mich sehr gefesselt. Ich kann sie leider sehr schlecht von Arkham City wiedergeben. Ich kann also zu den anderen Teilen nicht so viel sagen. Arkham Asylum war auch von der Stimmung her sehr toll. Vor allem, ich fand die Grafik gut, die Stimmung war gut gemacht und damit kannst du mich ja eigentlich schon immer relativ gut abholen. Muss ich echt sagen. Also, ich kann dir nur beipflichten, macht Spaß. Mhm. Genau. Ja. Und wir waren jetzt auf der guten Seite des Gesetzes. Da bleiben wir so ein bisschen auch, aber wir beschäftigen uns jetzt nicht mehr mit Fledermausgetieren, sondern mit Kokainhandel. Und ich glaube, da spreche ich jetzt gerade auch nicht etwas ganz Neues an, wo jeder sagen wird, ne, habe ich noch nie gehört. Was ist das dann? Ich hatte den Steffen jetzt schon in unserem Redaktionsvorgespräch, was bald übrigens ab sofort live auf Periscope zu sehen ist bei der nächsten Folge. Habe ich jetzt gerade einfach mal spontan angekündigt. Ich nerv den Steffen schon die ganze Zeit mit einer Spielzeugpistole und Schnurrbärten. Denn ja. Ich habe mir vorgenommen, Narcos, ich habe es nämlich gerade gesehen, auch in meinem YouTube-Kanal so zu rezensieren, wie es sich gehört, natürlich auf Spanisch und mit Schnurrbart und mit Pistole. Denn diese drei Bestandteile sind sozusagen das Allerwichtigste, was man bei Narcos zusammenfassen kann. Worum geht's bei Narcos? Narcos ist natürlich eine, wir brauchen dafür jetzt extra bald mal so ein Jingle, so ein extra Netflix, so eine Netflix-Serie. Denn wir sind ja auch der Netflix-Podcast, der inoffizielle. Ja. Denn bei Narcos geht es um nichts anderes als den Drogenkönig Pablo Escobar in Kolumbien. Eine auf wahren Tatsachen beruhende Serie, in der auch Pablo Escobar die Hauptrolle spielt. Ihm gegenüber ist sein Widersacher, der FBI-Agent Murphy. Pablo Escobar spielt Pablo Escobar. Richtig, Pablo Escobar. Wir wissen ja auch, dass Pablo Escobar noch lebt. Hoffe ich, könnte ich mal Wikipedia kurz. Egal, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt, also ich habe jetzt nicht. Ich kann auch diese investigativen Fragen. Also ich habe nicht nachrecherchiert, aber ich glaube, er ist tot. Hoffe ich jedenfalls für die Menschheit, denn Pablo Escobar ist ein Arschloch. Also ich habe die erste Folge am besten in Erinnerung. Pablo Escobar ist wirklich, so wie er dargestellt wird, einer von den schnurrbärtigen spanisch sprechenden oder doch spanisch sprechenden Menschen, die so nett wirken, so ein bisschen etwas dicklicher, so wie die damals in den 80ern, hola, 70ern, Senor. So ein bisschen, hallo Senor, wieder so ein bisschen dargestellt werden, aber es gibt da so einen Moment in der ersten Folge, ich spoilere das jetzt ein bisschen heraus, für die weitere Fortgang der Geschichte ist jetzt nicht so wichtig, nicht am Anfang. Spoilern. Am Anfang ist es so, dass ein gewisser Cockroach uns mit in die Welt der des Verbrechens, Cockroach die Kakerlake, mit in die Welt des Verbrechens mit reinnimmt und der wird am Ende der ersten Folge sozusagen von Pablo Escobar erschossen. Da ist noch einer bei Alle unter einem Dach, oder? Ja, der war auch bei Alle unter einem Dach. Genau derselbe Cockroach. Er hatte eine sehr vielseitige Schauspielkarriere hinter sich. Und hat auch immer nur sich selber gespielt. Und es ist wirklich krass. Also es ist eine krasse Serie. Es wechselt sich zwischen fiktionalem Spiel und richtigen Momentaufnahmen aus dieser Zeit ab. Und das ist das Tolle daran. Man wird also sozusagen immer so ein bisschen wieder dran zurückgeholt, dass es real passiert ist. Natürlich gibt es da viele Freiheiten, es wird auch vorher gesagt, das ist alles erfunden und zu Ähnlichkeiten sind rein zufällig, aber naja, mit der Serie ist es schon... Heißt auch zufällig ganz genauso und aber die ganzen Sachen, wie sie dargestellt werden, wie zum Beispiel dieser Agent unbedingt davon besessen ist, Pablo Escobar zu fangen und wie Pablo Escobar davon besessen ist, Staatsoberhaupt zu werden, der Drogenbaron und sonst irgendwas. Es wird viel rumgefickt, es wird viel rumgeschlagen, wir sind explicit, es wird viel rumgeschlagen und so weiter und so fort. Und das ist auch so der Grundtenor der Serie und ich bin begeistert, aber es gibt einen wichtigen für unsere heutige Zeit. Für früher wäre das anders gewesen. Ich erinnere mich, dass ich bei Lost niemals irgendwo was nebenher mit dem Handy gemacht habe, weil ich glaube, das Handy war noch damals gar nicht so krass verbreitet wie jetzt. Man kann diese Serie nicht gucken und gleichzeitig was anderes machen. Denn die Serie spielt größtenteils auf Spanisch. Und es wird Spanisch beibehalten und es wird untertitelt. Es gibt, wenn amerikanisch gesprochen wird, wird natürlich übersetzt, synchron, aber sie haben das Spanisch dagelassen und das ist das Coole. Es wirkt alles so schön dem Stil entsprechend so, ey, Pablo Escobar, ich sage, pass ich auch, das ist doch ja mehr Call ist, ne? Ist die ganze Zeit, du denkst dir so, oh, du fühlst dich auch so, du fühlst dich auch einfach so in dieses 80er-Jahre-Flair mit reingezogen und es ist jetzt auch nicht so, dass es darum geht, sich mit irgendjemandem zu identifizieren. Natürlich bist du eher für den Polizisten, dass sie Pablo Escobar irgendwann mal dingfest machen, weil Pablo ist einfach ein riesengroßes, mörderisches Arschloch, egal was er für gute Sachen in seinem Heimatland gemacht hat, er ist und bleibt ein Mörder. Punkt. Und deswegen große Empfehlung von meiner Seite aus, Narcos ist jetzt, wie gesagt, nicht viel Neues für die meisten Leute, da gab es ja schon den großen Hype drum, aber auch ich kann Narcos leider auch nur empfehlen. Ich würde auch gerne mal was anderes sagen, aber dann müssten wir wieder über Kimmy Unbreakable Schmidt reden und dann würde ich schon wieder einen Wutanfall kriegen. Ich sag mal was anderes. Ich habe eine Episode gesehen von einer neuen Serie bei Netflix. Ja. Netflix! Hier bitte Knie überweisen. Und zwar Lilyhammer. Sagt ihr Lilyhammer? Gar nichts. Gar nichts. Mhm. Es geht um einen Mafiosen. Mafioso, ein Zahl von. Jetzt gehe ich davon aus, dass wir noch nicht bei der Disney-Serie des Monats sind, oder? Nein, sind wir nicht. Und das ist praktisch so, dass er jetzt jemanden verpfeift beim FBI und wird dann halt praktisch in Zeugenschutz genommen. Und er darf sich halt praktisch zu seiner neuen Identität, also er stellt praktisch die Bedingung, in seiner neuen Identität möchte er nach Lilyhammer. Mhm. In Norwegen, mit der ganz einfachen Begründung, er hat damals die... Jetzt klingelt es ein bisschen bei mir. Okay, okay, erzähl weiter. Die Winterspiele da gesehen und fand das so toll. Sehr schön. Ja, und jetzt kommt er da halt an und sorgt da halt so ein bisschen für Ordnung, ja. Für Ordnung. Ja. Okay. Also das ist, ich habe nur eine Episode gesehen bisher, aber die war ganz gut und ich werde das auch noch ein bisschen weiter gucken. Was ist denn so die Spannung hinter der Serie? Ist es jetzt, dass er nicht entdeckt werden darf oder geht es um Lilyhammer den Ort? Ich denke mal, dass es da ein bisschen hingehen wird dann auch. Ja, also wie gesagt, das Zeugenschutzprogramm bietet ja im Grunde schon das Potenzial dazu, dass er praktisch irgendwann doch wieder entdeckt wird. Aber man kann es jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also es ist auch so ein bisschen dieser verschlafene Ort. Und dann kommt da auf einmal so dieser Mafioso aus New York. Okay. Und passt eigentlich so gar nicht richtig da rein und muss sich auch erstmal um einen Job bemühen, ja. Und setzt da schon wieder sehr zweifelhafte Methoden ein. Also lernt man denn Norwegen denn auch dann wirklich so kennen, von der Art her, der Kultur? Nee, glaube ich jetzt nicht so. Also, okay. So ein bisschen wird es halt angedeutet, wie das halt immer so ist, aber ich weiß nicht, wie viel davon Klischee ist und so weiter und so fort. Würde ich jetzt erstmal so nicht sagen, aber gut, wie gesagt, nur eine Folge bisher gesehen, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, inwiefern das dann fortgeführt wird in der Serie, aber es sieht zumindest mal interessant aus. Okay, also du kannst aber leider auch nichts Negatives sagen. Ich habe jetzt gerade gedacht, jetzt kein Verriss. Definitiv nicht. Da müssen wir noch dran arbeiten. Lass uns Netflix-Serien suchen, die echt in den Trash gehören. Richtig schöner Trash wie Unbreakable Kimmy Schmidt. Aber ich möchte mich nicht wiederholen. Ja, habe ich noch nicht geschafft, aber wollte ich mir eigentlich auch mal angucken. So eine Folge, um dir mal so ein bisschen Gegenwind zu bieten. Aber das wirst du nicht machen. Dir wird's ja auch nicht gefallen. Ganz ehrlich. Schau mal. Nein. Brauchst du, es gibt auch so Sachen. Was hat man das letzte Mal nochmal mit den zwei älteren Damen? Frank und Gracie hat dir nicht gefallen, ja. Ne? Hat mir nicht gefallen, ne? Nö, aber ich glaube, also so wenn wirklich. Dir das gefällt, dann glaube ich, da müssen wir mal an eine Gehirnamputation denken. Aber ist okay. Dann rede ich das nächste Mal mit deiner Freundin im Podcast. Dann kommt meine Freundin hin, die darf dann über diese tolle Serie sprechen. Steffen, du bleibst auch direkt am Ball. Ich bin heute nicht so der Überleitungskönig, deswegen beseelen uns doch mit anderem Trash aus dem Disney-Bereich, bitte. Jetzt. Trash? Im Disney-Bereich gibt es keinen Trash. Das mal von Netflix, ja. Niemals. Wenn es um Phantomias geht, wäre ich dabei. Weil du keine Disney-Serie des Monats dabei hast. Überraschung. Hab ich einfach gedacht, gucken uns einfach mal zwei näher an. Nee, kannst du es nicht aufsparen? Doch, Moment, die passen aber im weitesten Sinne zueinander. Von daher. Okay, ich höre gebannt zu. Hast du einen Schluck getrunken? Danke. Natürlich. So. Der Wodka muss ja weg. Dschungelbuch war ein sehr erfolgreicher Disney-Zeichentrickfilm. Du hast mich irgendwann noch. In den 90ern, als es soweit war, dass ziemlich viele Zeichentrickfilme ihre Fortsetzung oder ihre Vorgeschichte in Form von Zeichentrickserien bekamen, war auch das Dschungelbuch darunter. Und das ist doch das mit Simba, ne? Ich kann's froh sein, dass du 200 Kilometer weg bist. Alles klar, jetzt sei weiter. Nee, das Dschungelbuch lebt. Sag mir doch mal eine der berühmtesten Figuren aus dem Dschungelbuch. Bagheera. Arsch. Balu. So, danke. Ja, ich weiß, auf was du hinaus willst. Wir hatten ja mal schon mal über Chip und Chap gesprochen, nämlich dieses Ding, dass wir bekannte Figuren nehmen und die in ein neues Umfeld setzen. Genau dasselbe hat man irgendwann mit Balu gemacht und nannte das Ganze Captain Balu. Da war der bekannte dicke Bär aus dem Dschungelbuch plötzlich ein Pilot, ne? Der zusammen mit seinem Sohne Sidekick. Was denn? Ich fand's gerade lustig. Ich habe gerade überlegt, wenn das auf meinem Grabstein stehen würde, das fände ich total toll. Der bekannte dicke Bär, der zu einem Piloten wurde. Wenn das auf meinem Grabstein stehen würde, ich würde mich richtig freuen, dass mein Leben noch einen Sinn gehabt hat. Schreib's in dein Testament. ja. Der praktisch zusammen mit seinem Ziehsohn mehr oder weniger Kid Wolkenflitzer, ganz genau, gemeinsam anheuert bei einem Unternehmen, das da heißt Höher und Höher, genau. Ja, okay. Guck mal, wie gut ich Bescheid weiß, ne? Genau. Und hätt's nicht gedacht, ne? Nee. Und tatsächlich erleben die halt in diesem Umfeld jede Menge Abenteuer, treffen immer wieder auf Piraten. Don Canaille und auf einen Geschäftsmogul, der da heißt Shere Khan. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, hat ja auch also was entfernt mit König der Löwen zu tun, richtig? Auch bekannt aus dem Dschungelbuch, als einen Gastauftritt oder, sagen wir mal, immer eine wiederkehrende Rolle in dieser Serie. Finde ich aber übrigens auch sehr toll, dass Shere Khan, der ja im Dschungelbuch wirklich so einen gefräßigen Tiger darstellt, in Balu der Bär, also es ist schon gesellschaftskritisch, dass der dann da halt einen im Anzug darstellt, einen gierigen Unternehmer. Ist doch schon krass, oder? Ja, genau. Und neben Balu und Shere Khan gibt es mit King Louie im Grunde noch einen weiteren Charakter. Den cocktail-shakenden Affen. Genau, der hat betreibt im Grunde eine Bar bei einer fliegenden Tankstelle. Kann man das so beschreiben? Ich glaube ja. Also ich weiß nicht, ist das auch gleichzeitig Tankstelle gewesen? Es wäre also so ein fliegender Rastplatz und Tankstelle gewesen. Ich wusste gar nicht, dass sie fliegt. Ich habe gedacht, die wäre eine Insel einfach. Gut, okay, alles klar. Ja. Eine Luftinsel. Natürlich. Ja. Genau. Um dieses Szenario ging es also in dieser Reihe. Die Firma wurde noch geführt von einer Bärendame, deren Name mir jetzt gerade nicht. Rebecca Liebes, sagt er doch immer, glaube ich. Rebecca, ne? Ja. Also, aber ich glaube, sie heißt nicht Becker Liebes. Ja, aber Liebes Becker. Und die hatte auch noch eine Tochter und so weiter und so fort. Also, hieß die nicht Kim? Naja, egal. Irgendwie Kardashian oder sowas, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Und jedenfalls, also das war so das Setting der Serie und hat einfach Spaß gemacht. Das war halt ähnlich wie bei Chip und Chap, einfach mal bekannte Figuren in einem neuen Umfeld zu sehen. Es war einfach cool. Ne? Und ich finde es aber schön, wenn der Steffen so wirklich um die Handlung drumherum alles aufzählt, aber dann die Handlung meistens gern vergisst. Im Endeffekt geht es so wirklich eigentlich nur... Es geht ums Fliegen. Ja. Um Abenteuer in der Luft. Ich kann dir auch einen fliegen lassen, dann kann ich dir auch sagen, unser Podcast geht ums Fliegen, du Dödel. Soll ich jetzt jede Folge nacherzählen? Nein, die Haupthandlung ist auch im Endeffekt wirklich... Es geht um eine Firma, die jetzt Frachtgüter zustellt. Oh Gott. Flugzeug. Was ist da jetzt? Also, Steffen, du brauchst jetzt echt mal ein Kind, das dir zuhört. Wenn ich versuche, meinem kleinen einjährigen Sohn zu erklären, worum geht Captain Balu, dann sagst du mir doch nicht... Du hast einen einjährigen Sohn, um Gottes Willen. Ja, mit Pablo Escobar. Wenn ich meinem einjährigen Sohn versuche zu erklären, was ich so toll an Captain Balu finde, dann sage ich doch nicht, das ist eine Serie, die geht um Frachtgütertransport. Und dann denke ich mir so, ja, damit holst du das Kind auf jeden Fall ab. Ich habe... Ich habe aber im Vorfeld schon erklärt, dass sie dabei jede Menge Abenteuer erleben. Was gibt es daran jetzt nicht zu bestehen? Ja, also immer wieder auf Piraten treffen. Piraten, damit habe ich das Spiel schon hingesagt. Piraten. Was soll das jetzt? Gibt euch ein paar spontan Scheiße zu Basti. Also im Endeffekt geht es wirklich darum, dass Captain Baloo mit seinem schönen gelben Flugzeug und Kind Wolkenflitzer Fracht von A die nach B Seegans. Transportiert. Die Seegans, genau. Von A nach B transportiert und dort halt viele Abenteuer erlebt, ob sie nun oft Piraten treffen oder sonst was. Was war da denn los? Ich weiß auch nicht, was der Steffen da, also es liegt an diesem Wodka, das ist in den Sprechpausen wirklich schrecklich, der sitzt immer wirklich mit dem Pulle am Hals. Manchmal sieht er nur noch so einen flaschenförmigen Hals vor mir sitzen. So. Und du hast jetzt zwei Serien gesagt, du wolltest einmal das Dschungelbuch manchmal direkt mit... Manchmal hab ich auch den Hals an der Pulle, ja. Manchmal wünsche ich mir auch einen anderen Podcast-Partner. Einsendungen sind jetzt... Egal, auf jeden Fall, du hast zwei Serien gesagt. Anderen. Du wolltest Dschungelbuch auch noch kurz an... Das war schon das Beste, was du jemals... So. Damit hast du dich jetzt gerade selber, aber egal. Nee, du hast zwei Serien gesagt. Du wolltest das Dschungelbuch jetzt auch noch mal kurz angeben oder wolltest jetzt einfach nur... Dschungelbuch Kids. Och, nee. Machen wir nächstes Mal. Also, jetzt geht's erstmal weiter zum nächsten Thema. Ich wollte jetzt die Dschungelbuch Kids noch besprechen. Ja, zu Dschungelbuch Kids kann ich halt nicht viel erzählen. Deswegen dachte ich, bringe ich das da gerade mit unter und dann ist gut. Du denkst jetzt also einfach... Okay, weiter. Du hast jetzt gedacht, du machst es dir jetzt so einfach... Das nächste Mal hat man halt das ganze Prinzip umgekehrt, hat sie wieder in ihr ursprüngliches Setting zurückgesetzt, die Figuren, aber hat sie halt als Kinder agieren lassen. Und das beim nächsten Mal. Wie, die Spannung muss ja bleiben, Steffen. Da muss ich mir das ja nochmal angucken. Richtig, weil wir haben doch keine Zeit, um hier bei Stefan Raab zu bleiben, wie du gerade vorhin versucht hast zu imitieren. Das ist schön, dass der Steffen schon für die nächste Folge eine neue Serie hat. Ja, ich trinke mal du deinen Wodka, jetzt fängt das schon wieder an. Wir sind auch jetzt, haben uns viel mit Inseln beschäftigt und wir kommen jetzt zu einer ganz speziellen Insel, mit der Steffen und ich in letzter Zeit Berührungspunkte hatten. Im letzten Podcast ist es auch schon so ein bisschen aufgeflammt. Für mich schon, jedenfalls kulturtechnisch. Die Esskultur ist eine Insel an sich. Denken Sie an den Bildungsauftrag, ja? Holland ist keine Insel. Aber, sagen wir so die Esskultur ist eine Insel an sich, denn was man alles in die Fritteuse werfen kann, das kann man nur in Holland. Oh Gott, die Überleitungen werden auch bescheuert. Der Wodka tut dir echt nicht gut. Da steht zwar Club Mate drauf, aber ich glaube das wir nicht. Wir haben zu lange Pause, ey. Das ist, Der muss einiges nachholen. Der Steffens Lachdrüse ist unterfordert. Herzlich willkommen auf der lustigen Fritteninsel Holland. Ja. Manchmal wünsche ich mir auch den singenden Steffen zurück, wenn ich das höre. Ja. Aber egal. Ich will jetzt nicht die Teufel. Das ist jetzt die extra eingebaute Stille. Bitte nicht rausschneiden, Steffen. Die hat übrigens 5 Minuten gedauert. Wir haben es gekürzt. Und zwar, wir waren beide in den Niederlanden. Ich fange aber einfach mal an. Warum bin ich in den Niederlanden gewesen? Schön, dass du das richtig gesagt hast, weil Holland heißt hier nur der obere Teil. Die Grafschaft. Hab ich gelernt. Richtig. Das ist nämlich die Grafschaft Holland. Ist auch eigentlich fast schon beleidigend, nur Holland zu sagen, ich war natürlich in den Niederlanden. Und ich habe in Holland... In den Niederlanden. Da hat bin mir ich, so gefehlt, meine Damen und Herren. In den Niederlanden ist es so gewesen, dass ich fahren durfte. Jetzt kommt eine sehr persönliche Geschichte. Und zwar aufpassen. Solange du dabei die Hose anlässt. Ja, natürlich. So persönlich wird's nicht. Aber zu der Hose-Runter-Sache komme ich später noch. Es kommt nämlich wirklich nachher noch etwas sehr Lustiges. Ja, ja. Nein, nicht, wenn ich meine Hose runter habe, kommt was sehr Lustiges. Ich spät darauf. Und zwar ist es so, dass... meine Freundin zum Geburtstag eine Reise mit ihren Schwestern gewonnen hat, um nach Holland zu einer Shoppingtour zu fahren. Wenn man nach Holland zu einer Shoppingtour will, dann fährt man nach wohin? Nach Venlo und Roermond. Richtig. Warum? Weil das die Städte sind, in denen wirklich nur Deutsche sind zum Einkaufen. Also da siehst du fast keine Holländer. Ist das direkt an der Grenze, oder was? Venlo auf jeden Fall und Roermond, glaube ich, auch relativ nah. Und das Schöne ist, ich hätte gar nicht da mitfahren müssen, wenn nicht einer der Freunde von den Schwestern gesagt hat. Musst du dich als eine der Schwestern ausgeben, gell? So ungefähr, Steffen. Das ist sehr lustig. Und einer was der ist Männer. Meine fertige Schwester, Basti. das mit dem Wodka tut mir aufrichtig leid. Auch hier nochmal die E-Mail-Adresse für neue Podcast-Partner. Neuer Podcaster bei der info@die13etage.de. Auf jeden Fall, einer der Männer hat gesagt, er wollte unbedingt sich eine Jeans kaufen. Und dafür hat er gemeint, kommt er mit. Das Problem ist, 2 Tage vorher hat einer der Schwestern, nämlich die Schwester, abgesagt, zu dem der Freund gehört. Und wir hatten schon, die beiden anderen Männer, hatten schon zugesagt. Das heißt, der Typ, weswegen wir mitgekommen sind, ist nicht mitgekommen. Und wir durften diesen Scheiß ausbaden in dem verschissenen Niederlande mit der Scheiß-Shopping-Tour. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal Venlo, ja? Ganz, ich bin jetzt ganz ruhig. Venlo ist kommt noch okay. Kommt eine Spontanscheiße, gell? Bei, ach so, Entschuldigung. Bei Venlo ist es so, da gibt es die 2 Brüder, da kriegt man billig Käse, billig Fla, ne, bin ich beruhigt. Mhm. Ich kann auch Leuten 100er Päckchen Kaffee mitbringen. Zufrieden, ich habe alle zufriedengestellt. Dann esse ich mir eine Frikandel, dann ist meine Niederlande-Kulturteil auch schon vorbei. Mhm. Aber Romont oder Romont ist die Hölle für einen Nerd. Es ist, in Romont wirst du mit einem Reisebus hingefahren. Ich muss dazu sagen, in dem Reisebus hat sich der AKP drin befunden, der AKP Ports. Der AKP ist der Karnevalsverein Ports. Es war nur ein Frauenbunde. Alle über 40, mit Ausnahmen, die ganze Zeit lustige Sprüche gemacht haben wie, ja super, ich hatte gerade eine heiße Latte. Eine heiße Latte. Und ich so Stinkefinger im Kopf und habe schon angefangen, den Bus anzuzünden. Mhm. Und in Romont ist es so, ja, und in Romont ist es so, es ist nur Einkaufsläden mit Textiliengeschäften. Nur im Outlet. Wir wurden im Outlet abgelassen. Das Outlet ist eine riesengroße Insel, die den Arsch aufreißt als Nerd, weil du findest natürlich keine Medienprodukte, die du eh nicht lesen kannst. Und Technikprodukte suchst du das Weite. Deswegen meine Empfehlung für Holland. In Roermond geht nicht ins Outlet-Center, sondern geht in die Innenstadt. Die Innenstadt ist wunderschön, super schöne Gässchen, schöne Cafés, sonst was. Wenn ihr Männer seid oder Nerds oder Frauen, die was auf sich halten, geht nicht ins Outlet-Center. Roermond. Im Endeffekt, die Parkplatzsituation war 3-mal so viele Parkplätze und alle voll wie im Phantasialand. Mhm. Und die Leute, die sich da Anziehsachen gekauft haben, bei denen hat man sich gefragt, als was arbeitet ihr? Um das Geld reinzukriegen, was ihr für diese Kleidung ausgeben müsst, müsstet ihr alle auf den Strich gehen. Und die meisten sahen leider auch so aus. Auch die Männer. Auch die Kinder. Egal. Auf jeden Fall Romont nicht empfehlen. Und zu diesem Zweck habe ich mir ein bisschen was rausgesucht gehabt. Das wird wahrscheinlich jetzt die Folge ein bisschen sprengen, deswegen halte ich mich da kurz. Ich habe da eine schöne Sache gefunden. Ich habe mir einen Artikel vorher durchgelesen, der hieß Top 10 der Dinge, die du noch nicht über die Niederlande wusstest. Ne, zum Beispiel, was ist Frikandel, Steffen? Keine Ahnung. Frikandel ist so eine sozusagen eine langgezogene Frikadelle und die gibt's da meistens mit im Spezial. Alles gibt's in Spezial. Spezial ist immer Mayonnaise und Ketchup zusammengemischt und Zwiebeln drauf. Das ist Spezial. Mhm. Es gibt in Holland sowas, in Niederlanden sowas wie Portje Patat. Das ist also eine Hunger auf eine Kleinigkeit, ein Snack. Und wenn man das haben will, dann geht man zu einem sogenannten Eten uit de Muur. Eten uit de Muur ist Essen aus der Mauer. Denn in Holland, Niederlande, gibt es sogenannte Essensautomaten. Da geht man hin, zieht die Klappe hoch und man kriegt seine Frikandel oder irgendetwas anderes. Super toll, ist eine super Sache, aber jetzt kommt etwas, was ich dich fragen will nach dieser Sache. Weißt du, was Swafeln ist? Steffen, hast du heute schon geswafelt? Nee, also gesprochen oder was? So in die Richtung. Manche Leute würden auch auf die Idee kommen, Swafeln ist vielleicht was mit Waffeln. Ich lese aber jetzt original vor, was Swafeln ist. Und dann habe ich ein Lachflash gehabt. Quelle? Quellenangabe? Gebe ich mir drunter, ist auf meinpraktikum.de zu finden. Ah, okay. Also, super. Heute schon geswafelt. Beim Swafeln schlägt man das männliche Geschlechtsteil gegen Bauwerke. Ein niederländischer Student klopfte während einer Indienreise sein Geschlechtsteil gegen eine Seitenmauer des Taj Mahal, drehte ein Video und veröffentlichte es dann bei YouTube. Du kannst dir vorstellen, warum ich ein wenig gedacht habe, was ist das da für eine Scheiße? Wo ist das der Komiker-Video dazu, bitte? Wo ist es? Das folgt natürlich wie immer auf meinem Kanal. Ich habe nicht gezweifelt. Aber das war für mich die wichtigste Info, wo ich gedacht habe, damit kannst du schon mal auf jeden Fall die gute Reisegruppe AKP Ports unterhalten. Oh je. Und Ich habe mir auch Sprüche rausgeguckt, da hatte ich mir die eigentlich noch irgendwo aufgeschrieben gehabt, aber ich werde jetzt einfach einen zum Besten geben, damit wir schön niederländisch zu schreiben. Auch der ist schön lang und ihr müsst rausfinden, was das ist. Wer das rausfindet, der kriegt was von uns. Aber das kriegt er auch nur, wenn er uns anschreibt per E-Mail an info@die13etage.de. Der folgende Spruch geht folgendermaßen. Vertrauen kommt der Vögt in Garten behaart. Oder kann auch genannt werden, Vertrauen kommt der Vögt in verträgte Bart. Wer weiß, was das heißt, der schreibt uns an info@die13etage.de. Ich werde mir einen kleinen netten Gewinn überlegen. Spätestens sonst wird der Steffen für euch swarfen und ein Foto davon schicken. Ich wollte gerade sagen, der Gewinn ist, dass was hier zu euch kommt. Zu spät, das wäre jetzt schon ein bisschen nachmachend. Danke für die Swarfel-Fotos auf jeden Fall schon mal, Steffen. Das war sehr erhebend. Dann gehe ich direkt nach der Podcast-Aufzeichnung Swarfeln üben. So. Gut. Du hast schon. Ich war ja auch in den Niederlanden. Ja, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Erzähl mal ein bisschen. Wir hatten ja auch so eine kleine Benelux-Tour. Genau. Oh, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, das hat bei unserer Telefonfolge schon mal kurz erwähnt. Genau. Jedenfalls. Deswegen hatte ich das auch nochmal erwähnt. Ja, deswegen, also ich fand Holland oder Niederlande toll. Also wir waren ja in Den Haag so ein bisschen am Strand und dann auch so ein bisschen mal die Stadt an sich angucken und im Anschluss nochmal in Amsterdam. Mhm. Oh, und ich habe beschlossen, dass ich niemals kiffen werde, weil das Zeug stinkt. Das stinkt so ab. Das stinkt sehr, ja. Du gehst durch die Gegend, auf einmal riecht's nach Zoo, du denkst, wo kommt das Zeug her? Ja, das ist halt dampfendes Gras. Ja, gut. Hast du denn auch ein bisschen probiert? Aber ich hab ja die PlayStation 4 in Holland gekauft, ja. Oh, hast du auch probiert? Wie teuer war die PlayStation 4? Die PlayStation 4 du war nicht. Da war 419 Euro, aber für die Batman-Edition. Mit allen Batman-Spielen? Nee, ne? Mit der neuesten Batman-Edition, also das heißt, da ist halt Batman drauf und dann war halt das Arkham Knight dabei. Deswegen natürlich. Du verhudest die PlayStation 4 und verkündest die Hater-News der Woche. Wir gehen jetzt auch direkt weiter. Ihr habt schon gemerkt, dass ich schon ein bisschen sauer geworden bin. Deswegen, Steffen, habe ich mir auch gedacht, du weißt, wir haben einen festen Bestandteil in diesem tollen Podcast. Ja, aber ich ändere das jetzt kaputt. Einfach mal. Ich mach's jetzt kaputt. Ich sag einfach, wir nennen es jetzt nicht mehr die Wunsch-News der Folge, weil ich im Moment sauer bin. Wir nennen es jetzt einfach die Hater-News der Folge. Ja. Die Hater-News der Folge. Mit vergiss es, mit Bastian Richelzagen. Du kannst jetzt schon ruhig sein, weil das mache ich jetzt so. Steffen, herzlich willkommen bei den Hater-News der Folge. Da brauchen wir dann aber noch einen Trailer zu. Der ist gerade gespielt worden, du dumm Sack. Weißt du, was ich nicht leiden kann, Steffen? Weißt du, was ich nicht leiden kann, wenn sie bei Star Wars irgendwas anders machen als bei der Originaltrilogie? Weißt du, bei der Originaltrilogie, da gibt's den Luke und die Leia, die sich ganz doll lieb haben. Und da gibt's den Darth Vader, so ein richtiger Bösewicht, wäre alles besser unter Darth Vader. Danach gab's auch nur noch Nachmacher. Doppellaserschwert, das hätt's unter Onkel Darth nicht gegeben. Und hör mir auf mit Jar Jar Binks. Da kann er nicht mal richtig reden, weißt du? Ich finde Jar Jar Binks raus aus Star Wars. Das geht gar nicht. Wie kann man einfach nicht richtig reden? Victory Vader ist die Birole. Victory Vader. Scheiß Veganer. Die essen meinem Essen das Essen weg. Der einzige Sinn von Gemüse ist, wenn ich mit meinem Schwein damit füttern kann, verstehst du? Aber am liebsten gebe ich Schwein zu essen. Schwein gestopft mit Schwein. Und ich stopfe mir jetzt ein Schwein rein. Weißt du, was ich echt nicht leiden kann? Ich kann diese verdammte Etage 13 nicht leiden. Ich finde die ganze Sache zum Kotzen. Ganz ehrlich, der eine klingt wie eine Mini-Hitler-Version und der andere ist Slow Food in Sprachausgabe. Dann auch noch ihre unwitzigen Überleitungen und überhaupt hasse ich sie so richtig. Ich höre mir jede Folge an, um zu wissen, wie schlecht sie sind. Dann teile ich mit meinen Freunden das, also Horst und Uwe, deren Beiträge und schreibe wie immer, wie scheiße das ist. Und dass sich alle anhören sollen, um denen zu sagen, wie kacke die sind. Hab auch schon gespendet für die, damit die immer weiter Scheiße verbreiten können. Sonst hätte ich ja gar kein Leben mehr. Was denn? Ja, was ist denn? Ganz ehrlich, nächstes Mal wieder Wunsch-News. Okay, hast recht. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Aber es ist interessant, dass du den ersten Part im sächsischen Ton gemacht hast. Ja. Die Sachsen haben doch das gar nicht gesehen damals. Da gab es das doch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht. Wir hatten doch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade auf Sächsisch gekommen bin. Bist du gerade so ein bisschen so auf Hitler stehen oder was? Nee, eigentlich. Weil ich wollte es auch ganz anders nachmachen, aber hab's jetzt einfach verkackt. Eigentlich hätte ich es ja am liebsten so ein bisschen auf Hessisch-Babble gemacht. Oder was ist eigentlich der Ton, den man bei Campadon, was ist das für ein Dialekt nochmal? Ist das Kölsch? Heinz Wäsche ist doch Hessisch, oder? Heinz Wäsche ist Hessisch, ja. Siehste, Hessisch. Das ist der, wie heißt er wirklich? Der Heinz Wäsche? Ja. Das ist der Heinz Schenk. Heinz Schenk, richtig. Ist er nicht so schwer, ha? Ich sag Arizona-Gelb. Ja. Arizona-Gelb. California-Blau. Ihr merkt schon, wir sind schon direkt im nächsten Thema. Wir sind nämlich bei einem meiner Top-Lieblingsfilme aus deutschen Landen. Von einem meiner Lieblings. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Bitte werfen Sie noch eine Münze ein. Hier kommt jetzt Ihr Lieblingslied. Wie geht das nochmal? Das hab ich schon vergessen. Sagen Sie Ihr Gewicht. Sagen Sie Ihr richtiges Gewicht. Mein Lieblingsding ist auch immer Batzen. Aber nur den ganzen Batzen. Nicht für Hunde, nicht für Katzen. Ihr merkt schon, wir sind hier total im Insider-Modus. Wir sind nämlich bei nur für Hunde, nicht für Katzen. Es ist auf jeden Fall so, dass Kein Pardon hier von Harpe Kerkeling eines meiner Lieblingsfilme ist, zusammen mit meiner Mutter. Wenn ich dir mit meiner Mutter komme, dann hören wir nicht mehr auf zu lachen, weil das genau unseren Humor trifft. Mein Vater hat zwei blinkende Schweine. Schweine, genau, ja. Quiekende oder singende? Quiekende. Quiekende, ja. Ihr seht schon, da kommen ganz viele Sprüche zusammen. Denn worum geht's bei Kein Pardon? Kein Pardon ist aus den 80er, 90ern wahrscheinlich, ne? 90er. Ja, Anfang 90er vielleicht. Anfang 90er, okay. Und Harpe Kerkeling spielt hier sozusagen den jungen, da weiß ich den Namen jetzt zum Beispiel gerade nicht. Wir nennen ihn einfach mal Typ, den Harpe. Ja. Genau. Du kannst ja cool, gerne mal gerade mal gucken, wenn du möchtest. Auf jeden Fall, ist der zu einem Casting eingeladen worden durch seine Mutter in die Sendung Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und der Host von Witzigkeit kennt keine Grenzen, das ist der Heinz Wäscher, ein alter Showstar, der vor allem, das merkt man dann in den Proben, ein ziemlich anstrengender Geselle ist. Und man, ja, dann irgendwann beerbt sozusagen Harpe Kerkeling in seiner Rolle, die der Steffen gerade noch recherchiert, beerbt er sozusagen den guten Heinz Wäscher, und es ist im Endeffekt so die Rahmenhandlung des Films und ist eine groß angelegte Satire auf den Medienbetrieb im deutschen Fernsehen zu Zeiten der 90er, vor allem mit diesem ganzen Showding. Also Heinz Wäscher ist wirklich ein unsympathischer Drecksack. Zum Beispiel gibt es da die tolle Sache, der Harpe fängt nachher als Kabelträger an und soll dem dann Corregatabs holen. Peter Schlenzke heißt. Peter Schlenzke, richtig schön deutscher Name. Ja. Hat auch eine ganz schlimme Familie, die Oma, die so sehr auf den Heinz Wäscher steht. Da gibt's dann auch eine meiner Lieblingsszenen, die erzähle ich gleich auch noch. Dann vorfrage ich lieber noch deiner Lieblingsszene noch. Es gibt aber diese eine Sache, wo zum Beispiel Peter Schlenzke als Kabelhilfe für den Heinz Wäscher Corregatabs besorgen soll. Dann haut er ab, holt diese Corregatabs, und dann ist aber Heinz Wäscher schon wieder dran, irgendeine Frau zu befummeln. Der fasst ja auch gerne mal so einfach an die Brüste oder sonst irgendwas. Und kommt dann wieder zurück und wird dann von Heinz Wäscher einfach richtig runtergemacht, weil er diese Corregatabs einfach besorgt hat. Denn Heinz Wäscher möchte natürlich vor seinem jungen Häschen nicht als doof dastehen, sowas. Und in der Zeit, wo Heinz Wäscher dann sozusagen alleine ist, kommt dann noch so ein schönes Schülerzeitungsteam vorbei. So richtig junge Dötzchen fragen den Heinz Wäscher halt irgendwelche Fragen. Was sind denn Dötzchen? Das sind so kleine Kinder, sagt man hier so im Rheinischen. Du kleines Dötzchen. Fragen die Kinder halt so ganz normal. Fragen so, Heinz Wäscher, bla bla bla. Und der sagt doch schon mal, halt das Mikrofon richtig, sonst irgendwas. Und dann fragt das Kind, glaube ich, ganz zum Schluss als letzte Frage, Heinz Wäscher, was halten Sie denn von Atomwaffen? Oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann sagt er, sag mal, seid ihr vom Spiegel? Was fragt ihr mich denn da für eine Scheiße? Und ich habe mich so köstlich amüsiert. Und das Schöne ist, und jetzt wird's wieder ein bisschen privat, meine Mutter spielt auch in dem Film mit. Okay. Denn meine Mutter, also Steffen, sie spielt nicht richtig in dem Film mit, aber meine Mutter ist original die Rezeptionsdame, die immer sowas sagt wie, das ist wie wenn du mit der Kettensäge durchs Rückenmark durchgehst. Die Frau hat nämlich immer Wehwehchen und vergleicht das immer so geil. Das ist wie wenn du mit dem Fingernagel an der Tafel rumkratzt. Das tut richtig weh. Und das ist original meine Mutter. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann sage ich, das ist wie mit der Kettensäge durchs Rückenmark. Und dann weiß sie sofort Bescheid, okay, Da bin ich schon wieder. Da bin ich schon wieder zu viel am Mosern. Steffen, was ist aus diesem epochalen deutschen Machwerk deine Lieblingsszene? Hast du da eine? Ja, eigentlich so eine richtige Lieblingsszene kann ich gar nicht ausmachen. Also natürlich ist die mit dem Automaten, mit dem Glücksautomaten auf jeden Fall okay. Ein ganz großes Ding. Und aber auch so geflügelte Sätze einfach, die sich daraus ergeben haben aus dem Film, die immer wieder fallen halt. Also das mit dem Batzen oder nicht verwundern, nur verkatzen. Genau. Oder Käffchen-Heinz. Käffchen-Heinz. Ist ja auch so ein Klassiker, ja. Das ist halt einfach immer so. Heinz, das machst du ganz großartig. Ja. Ja. Also Käffchen-Heinz ist auch in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Ich würde es gerne einfach mit viel mehr Leuten teilen, aber es ist einfach so ein Humor. Das kann ich nachvollziehen. Versteht auch nicht jeder. Ja. Versteht auch nicht jeder. Genau. Also da muss man schon der Typ für sein. Und ich hatte ja, ist noch gar nicht so lange her, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich hatte dann das Musical tatsächlich nochmal angeguckt in Düsseldorf und seinerzeit noch mit Dirk Bach, der ja auch schon im Film eine kurze Nebenrolle hatte. Genau. Ja. Wie war das Musical? Wie war das, ne? Wie fandest du es? Genau, auf dem Schrank. Ja, also ich fand es großartig. Vor allem hat Bach tatsächlich den hessischen Dialekt nachgemacht, weil er hat im Grunde den Heinz Wäscher gespielt. Ja. Okay, und er ist eigentlich eher so der kölsche Dialekttyp, das weiß ich. Ja, nicht. Genau. Und das hat er aber richtig prima gemacht und der hat halt jetzt das Ding zum Leben gebracht. Also das war halt... Okay. Der hatte eine Bühnenpräsenz. Ich habe ihn leider nur einmal gesehen, nämlich da. Und das war fantastisch. Also bin schon ein bisschen neidisch, weil Dirk Bach hätte ich gerne auch mal erlebt live. Ja. Also ich glaube, das ist richtig toll. Meine Lieblingsszene erzähle ich jetzt ganz zum Schluss. Und wie gesagt, wir beide können einfach nur sagen, wer gute deutsche Filme sehen möchte aus einer Zeit, die schon lange her ist und ganz eigenen Humor hat, der muss auch Harpe Kerkeling einfach mögen. Dem empfehlen wir auf jeden Fall kein Pardon. Meine Lieblingsszene ist eigentlich so eine etwas längere. Und zwar sitzt dann Peter Schlönzke, der hat Geburtstag an dem Tag, zusammen. Und jeder von denen, eigentlich hat er gar keinen Bock mehr auf Heinz Wäscher, weil er rausgefunden hat, dass Heinz Wäscher einfach wirklich ein Arschloch ist. Nach dieser ganzen Korega-Tabs-Nummer sitzt mit seiner Familie zusammen. Und die machen so, ja, alles gut. Und dann kommt halt so, ja, wir haben dir hier auch noch, wir haben ja auch von der Heinz Wäscher, wann kommt der denn bei uns vorbei? Haben wir auch eine Torte gebacken? Ja, hier, alles Gute, Heinz Wäscher. Und dann schreiben sie Wäscher halt mit E. Dann sagt der Sohn schon, Wäscher mit E. Und das geht, dann kommt dann als nächstes von der Oma, ja, ich habe mir auch für dich dein Lieblingslied gewünscht, ne? Witzigkeit kennt keine Grenzen. Was er auch überhaupt nicht mehr hören kann, weil er Heinz Wäscher einfach zum Kotzen findet, weil er weiß, wie er jetzt im Hintergrund ist. Und diesen Ausraster, den er dann bekommt und seine ganze Familie so richtig anblafft, man merkt so langsam, wie die Wut in Harpe Kerkeling hochsteigt und er dann wirklich nur noch den Satz sagt, wisst ihr, Heinz Wäscher, das ist gar nicht so der nette Typ vom Fernsehen, der Heinz Wäscher ist ein Busenkrabscher. Und damals als Kind habe ich bei dem Wort Busenkrabscher wahrscheinlich am meisten gelacht, weil das einfach wirklich in diesem typischen Harpe Kerkeling Ausflippton erzählt, weil ich liebe es, wenn Harpe Kerkeling ausflippt oder auch Leute persifliert. Ganz kurz, und es gibt in seinem Bühnenprogramm, was ich zwischendurch mal auf RTL lief, ich weiß gerade nicht, wie es hieß, Harpe Live oder sowas, macht auch so einen super Sketch vor. Da finde ich ihn toll, da spielt den Schwulen in so einem Café. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Und ich finde ihn so toll. Und das ist so der Humor, den ich auf jeden Fall aus deutschen Landen sehr toll finde. Oh, ich glaube das. Ich glaube das jetzt einfach. Ich glaube das jetzt nicht. Und große Empfehlung. Wir wollen euch jetzt auch nicht zu sehr mit den Insidern davon nerven, falls ihr es wirklich nicht gesehen haben solltet, sondern wir nähern uns schon fast der Ziellinie. Ich habe hier noch ganz kurz einen Einwurf noch. Samba and Batman ist ja ein weiterer Film von Harpe Kerkeling. Und auf unserer Rückfahrt aus den Niederlanden wurden wir von meinem schlauen Google Maps über eine Abkürzung geschickt, die uns von der Autobahn runterführe, geradewegs nach Batman, durch eine 30er-Zone. Ich dachte, wo soll denn jetzt hier die Abkürzung sein? Aber es war ein Erlebnis. Und wir haben dann bei Mc's Pause gemacht. Ja, Weiter ausholen, aber sehr schön. Mc ist bei Batman. So, danke, Steffen. Das musste mal sein. Wir nehmen eigentlich noch im Oktober auf, aber wir natürlich erscheinen jetzt hier natürlich im November. Aber ich möchte ganz kurz trotzdem zur Komplementierung des letzten Monats, da gab es den sogenannten Schocktober, mache ich kurz einen Anriss, einfach nur, was ich so im Moment geguckt habe an Bereich Horrorfilm. Ich bin auch ganz kurz. Das sind schon die Empfehlungen, die ich eigentlich schon in letzter Zeit immer mal wieder auch in meinem Kanal oder sowas gemacht habe. Ja, tschüss. und zwar empfehle ich zu gucken, die neuesten Horrorfilme sind sehr gut geworden, nämlich Babadook. Da geht es darum, dass eine Märchengestalt aus einem Märchenbuch eine Familie verfolgt. Ich empfehle It Follows, auch ein neuer Film. Da geht es darum, dass man sich über Geschlechtsverkehr einen Fluch zuziehen kann, bei dem man immer von irgendwelchen komischen, toten Menschen verfolgt wird und meistens den auch nur über Sex wieder los wird. Mhm. Sehr gut gemachter Film. Die spielen alle so ein bisschen Retro-Look an. Und Unknown User. Das ist der Film, der nur auf dem Computer spielt. Der ist ein bisschen trashiger, ist auch jetzt nicht so ganz doll wie anderen, aber ich mag halt solche Filme, die immer nur in einem Raum spielen oder immer nur in einem Setting. Und werden sozusagen von einem Geist einer toten Mitschülerin verfolgt. Was ich nicht so empfehlen kann, was ich mir jetzt wieder angeguckt habe, ist, ja, jetzt kommt The Ring. Den habe ich damals schon gesehen. Damals fand ich den höchst beeindruckend, habe den jetzt wieder zu Hause geguckt und dachte so, der ist aber schlecht gealtert. Der ist total ungruselig, wenn ich den jetzt geguckt habe. Ich fand die Stimmung halt immer noch einigermaßen okay. Aber sonst, naja. Aber die anderen Filme, die ich vorgesagt habe, meine Empfehlung für den Schocktober nachträglich. Und Steffen, bevor wir zu unserer letzten Amtshandlung kommen, habe ich ja noch hier so was Schönes stehen. Stopp. Willst du auch noch einen Horrorfilm empfehlen? Auf dem Ablaufplan steht noch Saw. Was ist da? Achso, Saw habe ich einfach nur gesagt. Also, den wollte ich jetzt explizit weglassen, aber schön, dass du jetzt hier noch die Zeit verlängern möchtest. Tut mir leid, wenn du das da drauf schreibst, dann muss ich das natürlich erwähnen. Wir müssen uns ja strikt an den Ablaufplan halten. An Noon Jutsu stand zum Beispiel gar nicht drauf. Was da, kommt das da kommt das Ostdeutsche wieder aus dem Hals. Ich bin doch unvorbereitet. Ich kann das einfach nicht. Ich kann nur, was die Zentrale sagt. Ja. Und zwar steht jetzt hier Saw noch drin. Saw ist erster Teil gut, restlicher Teil scheiße. Okay. Gut, man kann vielleicht noch den 7. Teil mitgucken, weil der das Ganze irgendwie abschließt, aber ja. Eigentlich kann man alle Teile angucken, weil die Wendungen immer, finde ich, ganz cool sind, aber ich bin halt... So viele Wendungen gibt es ja halt nicht. Das ist irgendwie immer das. Ja, doch, in jedem Film kommt ja immer irgendwas vor, was als Wendung dasteht. Aber irgendwann hat man halt es auf. Steffen, machst du mal deinen Glückskeks auf, denn nach diesen gruseligen Nachrichten haben wir uns gedacht, für diese Podcast-Folge habe ich eine schöne Seite gefunden, die heißt dein-glückskeks.de, also dein-glückskeks.de mit UE. Mhm. Man kann einfach draufgehen, wenn man draufgeht, bekommt man einen Glückskeks, dann macht man den Glückskeks auf und mein Glückskeks-Spruch, den präsentiere ich euch jetzt. Mein Glückskeks-Spruch für diese Folge Etage 13 lautet: Jedes Hindernis hat auch sein Gutes. Ich dachte jetzt, wir haben wieder denselben, aber nein, haben wir nicht. Ich habe: Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Das passt uns beiden. Du bist das Hindernis und der rollende Stein. Hey! Ja, jedes Hindernis hat auch sein Gutes, Steffen. Wollen wir das kurz interpretieren oder haben wir das einfach nur so lapidar gesagt? Und wir gehen jetzt zu den Podcast-Empfehlungen. Das war jetzt einfach nur lapidar dahingesagt. Also ich möchte, dass jeder, der kann sich gerne diese Seite besuchen gehen und sich den Glückskeksspruch holen. Schaut ihn euch an. Schickt mir mal eure Glückskeksprüche. Mich würde interessieren, was ihr so bekommt. Also willst du das noch interpretieren? Hast du dazu eine Idee, was das für dich bedeuten könnte, für dein Horoskop hier? Immer schön im Genitalbereich waschen. So, Das wollte ja unbedingt noch loswerden. So. Und was man auch waschen sollte, ist sein eigener Podcast-Feed. Man sollte wissen, was für Dreck man rausschmeißt. Die Überleitungen werden nicht besser. Wir haben jetzt 23:44 und es ist... Und das ist gelogen. Der scheiß Wodka. Aber man muss es kurz überlegen. So. Steffen, hast du was noch gefunden für uns? Oder? Ich habe noch was gefunden. Hast du denn was gefunden? Ich habe schon was für als Podcast-Empfehlung zum Rausschmeißen, aber fang du doch an. Es war am 8. Oktober erschien eine neue Folge mit dem Titel Wir sind wieder da. Ich habe sie noch nicht gehört, aber es ist der Podcast Schall und Rauch von Alexander und Christian. Und im Grunde hat er den Untertitel, den ich jetzt hier gerade nicht lesen kann, deswegen muss ich ihn frei interpretieren oder frei zitieren. Alte Männer reden über den Krieg, den es niemals gab oder sowas. Ja, genau. Worum geht's bei dem Podcast ganz kurz? Um lose Themen. Also im Grunde ist es ein Herrengespräch, so wie sich zwei Herren, die sich gerade telefonisch... Zwei Herren. Zum Herrengedeck. Bei einer leckeren Herrentochter. mit Herrenwitzen. Am Telefon und heiße Latte. Sich über dies und das und jenes und nimm dabei Bezug auf aktuelle Themen oder auch auf andere Themen, die halt, was weiß ich, Geburt eines Kindes, der eine hat einen Sohn bekommen zum Beispiel und das wird dann halt da drin erwähnt, ja. Was halt Männer so häufig drüber sprechen, über Geburten. Genau. Und das ist halt ein unterhaltsamer Podcast. Die beiden Herren kennt man aus separaten Projekten im Grunde. Alexander ist anderen vielleicht besser bekannt als Alexander Hoaxmaster. Das klar. Ist der die Hoax-Files macht, also Hoaxilla. Und ich bin ja auch Cockmaster. Darunter kennt man mich auch. Du bist blöd. Und und Christian kennt man aus der Hörsuppe. Das ist ein Podcast, der Podcasts empfiehlt. Ja. Genau. Und Basti kennt man von dem Let's Live Podcast. Den gab es früher wirklich mal. Der ist aber jetzt wieder gelöscht. ja, klingt schön. Sag mal etwas selbstreferenziell, Leute. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, dann komme ich noch mit meiner und ich habe was Polarisierendes. Es ist nämlich die... Die Comic-Schnuckis. Ja, die sind auch ganz nett, aber ich wollte nicht zu selbstreferenziell in dieser Folge werden. und zwar, Homer J. heißt der Podcast. Ja. Den habe ich schon vor vielen Episoden angefangen zu hören. Dreht sich um besagten Homer J., der gerne auch Let's Play oder sowas in die Richtung macht, auch seinen eigenen... Energy Drink vertreibt und sonst sowas in die Richtung macht, aber die sind halt sehr, sag mal so, in ihrem Humor etwas sehr abseitig, ne? Energy heißt er wirklich. Und etwas abseitig, treten auch gerne mal die Grenze, haben mittlerweile auch so ein Disclaimer vor, damit die Leute auch Bescheid wissen, dass es viel um Beleidigung und sonst was geht. Ist, glaube ich, in der Games-Branche sehr polarisiert angesehen. Warum auch immer, ob jetzt Persönlichkeitsgründe oder sonst was, kann ich nicht sagen. Ich muss sagen, ich bewerte aber auch hier nur den Podcast und wenn die so ein bisschen Spökes machen, dann ist das für mich schon ganz okay. Ich höre die immer zwischendurch ganz gerne und ja, deswegen auch da meine Empfehlung. Hört euch den Homer J. Podcast an. Ich möchte im Nachhinein, aber jetzt noch ganz kurz, ich weiß, es steht nicht auf dem Ablaufplan, mein kleiner autistischer Freund. Wollte ich aber kurz noch mal auf hinweisen, wer es nicht gesehen hat, am letzten Freitag, die Rocket Beans haben wieder eine Runde Pen and Paper gespielt mit Beards 2. Die seien hier auch noch mal ganz kurz auf YouTube empfohlen, weil ich es das beste Pen and Paper, was die bis jetzt hatten, auch so empfunden habe. Auch aus der Beards-Reihe, vielleicht auch sogar aus der Tears-Reihe vorher. Das sind so meine zwei Empfehlungen, die ich zum Schluss geben möchte, weil mir es am Herzen liegt und ich live dabei war und es sehr, sehr toll fand. So, das war's jetzt aber auch. Das war's ja schön, mein kleiner Schnuppi. So, hast du noch abschließende Worte? Ja. Und zwar haben die Hörer ja sicherlich gemerkt, dass diese Episode auch wieder etwas später erschienen ist und oder erscheinen wird. erschienen sein wird. Partizip perfekt plusquam. Und ja, wir haben uns mit der Mammutaufgabe, das Ganze am 13. eines jeden Monats regulär machen zu wollen, etwas zu viel vorgenommen. Das müssen wir uns jetzt selber eingestehen. Und deswegen sagen wir ganz einfach, wir weichen von der 13. in dieser Form ab. Also das heißt, den 13. werden wir nicht mehr so in dem Sinne einhalten können, weil wir uns da selber zu sehr Stress machen. Und ich habe schon einen kleinen Burnout gehabt wegen dem 13., muss ich ganz ehrlich zugeben. Arsch. Hattest du nicht. Und aber nichtsdestotrotz, also wir wollen es halt einfach so machen, dass wir zwar versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit zu halten, aber wenn mal ein Monat kommt, der wo keine 13. Etage erscheint, dann ist es halt einfach so. Es ist ein Spaßprojekt von uns beiden und das soll es auch bleiben. Und deswegen, wenn es mal etwas unregelmäßiger wird, bitte nicht böse sein. Die nächste 13. Etage kommt garantiert und die 13 Uhr versuche ich auch weiterhin einzuhalten. Das also ist ein Spaßprojekt? Dann sollte man dabei nicht Spaß haben? So. Steffen nimmt den letzten Schluck Moment, aus seiner... ich schicke kurz einen Fax. You're fired. Wir haben ja... Genau, ja, er hat den Winkel verstanden. Also, wir sind zwar weit nach Martin McFlys Ankunft hier in der Zukunft, aber damit hätten wir das geguckt, jetzt auch... Hast du geguckt? Wart ihr im Kino? Habt ihr leider im Kino war ich nicht, aber wir haben den schon vor längerer Zeit, haben wir uns die drei Teile nochmal angeguckt und ich bin ja großer Fan davon, aber... Ich glaube, wir müssen jetzt nicht nur sagen, dass Zurück in die Zukunft einer der besten Filme überhaupt ist, oder? Und da ich die noch nie im Kino gesehen habe, tatsächlich, habe ich gesagt, jetzt, das ist jetzt der Zeitpunkt, alle drei Stück in einem Abend, und das haben wir dann auch gemacht letzte Woche. Also wir nehmen heute auf am, was haben wir denn? Am 28. 28. Genau. Ja. um 23.45 Uhr, wie du vorhin schon sagtest. Genau. Ja. In einem Monat, wie gesagt, der große Podcaster-Workshop in Frankfurt. Sollten wir uns, in Darmstadt vielmehr, sollten wir uns bis dahin nicht mehr hören. Aber ja. Ja. Ansonsten. Da haben wir vielleicht auch ganz viele. Nee, ich möchte auch diesen Podcast mit einem weißen Spruch, nachdem ich kurz gerade gegen mein Mikrofon geswaffelt habe, beenden. Steffen trinkt gerade noch einen Schluck Wodka und ich beende diesen Podcast mit dem Spruch aus meinem Glückskeks, weil ich finde, ganz zum Schluss passt der auch gut. Jedes Hindernis hat auch sein Gutes. Tschüss! Tschüss, ich gehe jetzt eine Runde swaffeln. Ekelhaft. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richezagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Ein Eichhörnchen und ein Einhorn paaren sich. Deine Steuererklärung macht sich von Zauberhand alleine. Ein nackter Mann flirtet auf seinem Penis eine Melodie. Britney Spears wird wieder cool. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Weißt du, was das absolut Schlimmste ist? Niemand. Absolut niemand. Niemand schaut zu. Niemand.